Abschnitt 3 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gebet an den Schutzheiligen. Den Königen aus Morgenlanden ging einst ein hell Gestirn voran und führte treu sie ferne Pfade, bis sie das Haus des Heilands sahen. So leuchte über meinem Leben, lass glaubensvoll nach dir mich schauen, in Qualen, Tod und in Gefahren, lass mich auf deine Liebe trauen. Mein Auge habe ich abgewendet von allem, was die Erde gibt, und über alles, was sie bietet, habe ich dich, Trost und Heil, geliebt. Dir leb ich, und dir werd ich sterben, drum lasse meine Seele nicht und sende in des Lebens Dunkel mir deiner Liebe tröstlich Licht. O, leuchte über meinem Leben, ein Morgenstern der Heimat mir, und führe mich den Weg zum Frieden, denn Gottes Friede ist in dir. Lass nichts die tiefe Andacht stören, das fromme Lieben, das dich meint, das, ob auch Zeit und Welt uns trennen, mich ewig doch mit dir vereint. Da du erbarmend mich erkoren, verlasse meine Seele nicht. O Trost und Freude, Quell des Heiles, lass mich nicht einsam, liebes Licht. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Alice Stein.